Nummer 4. Ich komme aus Österreich, auch vom Bodensee, wie du, Sigmund. Aus Bregenz in Vorarlberg. Die Reise ist ein Geschenk von meinen Eltern für mein Jura-Examen. Nach der Reise beginne ich mit der Jobsuche. In Österreich, Deutschland oder in der Schweiz. Und wie ist dein Name? Ach so, ja. Entschuldige bitte. Tanja. Tanja Nürnberger. 26 Jahre alt. Und gleich nach dem Examen hast du schon wieder Energie für eine Radtour? Ist man da nicht erstmal müde? Nein, nein. Keine Sorge. Im Gegenteil. Ich erwarte Entspannung, gute Erholung und am Abend möchte ich gemütlich mit euch zusammensitzen. Klar, das machen wir. Das ist ja fast das Schönste an unseren Touren. Danke für die Vorstellungsrunde. Nehmt jetzt bitte eure Fahrräder und bringt sie zum Bus. Die anderen kommen auch gleich. Mit dem Bus fahren wir jetzt ungefähr 30 Kilometer zum Start. Vergesst eure Helme nicht. Toni, entschuldige bitte. Ich habe keinen. Ich möchte auch keinen tragen. Tanja, sei so gut. Setz einen Helm auf. Ein Helm muss sein. Wir haben hier welche. Nimm dir einen. Ich glaube, der hier passt. Fahr nicht ohne Helm. Das ist zu gefährlich. Okay, okay.